auf Sing 2. Was ist los? Das wolltet ihr? Kollege, zeig mal den Hurensinn da draußen, wie man rappt, Alter. Ey, ey. Weg aus Bangkok, ich zerfetz Punk-Rapper wie ein Rambock. An meinem Schwanz da schmettern heranbretternde Dampflocks. Der Psycho ist im Haus, Mäus, es ist wie der Name von Verstorbenen. Du siehst den Übermenschen aufkreuzen. Ey, ich sag zu meinem Pitbull fast, weil du Snitch mehr Bitch-Moves machst als Strip-Club-Slug. Komm in den Club bei Mitternacht, aussuchen Blickkontakt. Der Big Boss macht dich Hip-Hop-Spaß, Bloodpack, Kicks on Mass. Und zwar locker aus der Hüfte, wie ein Frisbee-Wurf. Ey, neben mir sieht The Rock aus wie eine Missgeburt. Du gibst den Whiskey pur, doch jetzt bist du spaßiger hart geboxt. Ist eine Ratte, Visage Schrott, ist wie das Staffelfinale von Lost. Ich hab das Testo da, Bitch, I'm the best so far. Wie Escobar, Ghetto-Star, ich knall Miss Germany auf dem Bett so far. Spuck in ihre Groupie-Fresse. Ey, komm mir nachts mit 50 Bangern, sieht der Parkplatz vor dem Club aus wie ne Tuning-Messe. Hinter die Nummer 1 in den Trendcharts. Drive-by, ich schieß aus dem Fenster und steig nie mehr aus dem Fenster. Was für ein Gefühl, wenn man Geld hat. Die Nummer 1 in den Trendcharts. Drive-by, ich schieß aus dem Fenster und steig nie mehr aus dem Fenster. Was für ein Gefühl, hey, wenn man Montana, Geld hat. Hey, Montana, Antonio, que pasa, coño. Jung, brutal, gut aussehen, Mucke für mein Konto. Es ist Jean-Claude, klatsche dich, Bitch, und nehme Armerbowl, weil mein Schwanz zu dick ist. Mache Business, ich will Gangbangen. Und deine Crew ist fällig wie Pelzmäntel. Tiger, nach nem Schlag muss er zum Zahnarzt, denn ich geb dem Tiger Uppercut, als wär ich Sagan. Tiger Uppercut. Das ist Alcatraz, was bringt eine Schutzweste, wenn du keine Pumpgun hast? Was macht den Sound für das Klo im Knast? Und wegen mir kriegst du bald deine Patrone ab. Ohne Quatsch, ich habe die Gun in der Hand und du wirst öfter als ein Führerschein Lappen genannt. Klatsche die Schwanz, alle anderen Rapper sind tot. Egal was, ich bin dir eine Nasenlänge voraus. Hinter die Nummer 1 in den Trendcharts. Drive-by, ich schieß aus dem Fenster und steig nie mehr aus dem Fenster. Was für ein Gefühl, wenn man Geld hat. Die Nummer 1 in den Trendcharts. Drive-by, ich schieß aus dem Fenster und steig nie mehr aus dem Fenster. Was für ein Gefühl, hier wenn man Geld hat. Hier kommt Corleone, Don Vito, fick auf die Kripo. Ich fick die Szene, jetzt ist finito. Ey, du Pitschko, möchtest heute Weiß holen? Ich bin kein Holland-Tourist, doch suche einen Doven. Bei uns sind die Breitlings echt, denn wir sind Chartbreaker. Wie die Flying Steps, wir bleiben fresh, verteilen Backpfeifen. Denn hast du Geld, wollen die Bitches nicht abtreiben. Ey, yo, ich box dich in die Atmosphäre, box dich in die Stratosphäre. Kochen, waschen, bügeln, verstößt gegen meine Macho-Ehre. Ich übernehm das Business, Bro, mit sicken Flows. Zerfick die Hoes, sie werden mittellos, wie ne Apotheke. Du trägst die Strapse deiner Zwillingsschwester, ein Uppercut, du fliegst durch die Galaxis, so wie William Shatner. Ich klatsch dich aus deinem Billig-Sweater. Da liegst du blutend auf der Street und stammelst Fuck, ich hab gedacht, das wär nur ein Image-Rapper. Hinter die Nummer 1 in den Trendcharts. Drive-by, ich schieß aus dem Fenster und steig nie mehr aus dem Fenster. Was für ein Gefühl, wenn man Geld hat. Die Nummer 1 in den Trendcharts. Drive-by, ich schieß aus dem Fenster und steig nie mehr aus dem Fenster. Was für ein Gefühl, wenn man Geld hat.